Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Fleming. Und ich bin Oliver. Ja, wir sind wieder da. Nach 3 Monaten. Lange Pause. Wir können nur sagen, war nicht so geplant. Eigentlich hatten wir 2 Bonus-Episoden angekündigt. Ja, fest versprochen sogar. Und das haben wir irgendwie in den Sand gesetzt. Ja, also es war doch etwas turbulenter, als wir dachten. Und die Entfernungen waren relativ unüberwindbar. Richtig. Und wir entschuldigen uns einfach an dieser Stelle und geloben, wie sagt man denn? Besserung? Genau, die geloben wir. Ja, also wir können uns nur, wie gesagt, entschuldigen und wir freuen uns umso mehr, dass ihr immer noch da seid und uns zuhört. Mhm. Ja. Ja, also das ist quasi jetzt Staffel 2. Genau, könnte man sagen. Neues Semester, neues Glück. Neue Reihe. Neue Reihe. Wie heißt denn die Reihe? Lachende Körper. Lachende Körper. Was stellt man sich darunter vor? Also in erster Instanz Körper, die lachen, würde ich sagen. Das sagst du jetzt so. Ja, genau. Also man könnte ja quasi euch da draußen, das Publikum, wenn ihr in so einem dunklen Kinosaal sitzt und euch vor Ekstase krümmt, also eure, wie heißen die dann, diese... Lachmuskeln? Ja, genau. Zwerchfell? Das Zwerchfell, genau. Ordentlich strapaziert. Richtig, genau. Also wenn ihr lachend im Kino sitzt, dann seid ihr erstmal die lachenden Körper. Man merkt schon, dass wir aus der Übung sind. Ne? Wir stammeln hier schon ganz schön rum. Wir sind ein bisschen eingerostet, ja. Aber das kommt wieder. Naja, gut, das kommt. Jetzt hast du meinen Gedanken, lachende an, Körper. Meinen Zug. Die Zuschauer im Kino als lachendes Publikum. Genau, das wäre ja quasi, wenn wir es ein bisschen von außen betrachten würden praktisch. Was die Filme angeht, würde ich sagen, wir haben jetzt nicht nur Körperkomödien, aber das ist natürlich auch ein Genre, das damit drin steckt. Ja, wir können erstmal allgemein sagen, nach den vielen ernsten Programmen der letzten Semester wollten wir jetzt mal was mit ein bisschen mehr Spaß. Genau. Und deswegen beschäftigen wir uns diesmal halt mit dem Lachen. Und mit Filmkomödien im Allgemeinen. Ja. Genau, Filme, in denen gelacht wird, Filme, die Leute zum Lachen bringen. Nun ist natürlich die Filmauswahl, die wir jetzt getroffen haben für dieses Programm, wieder relativ... bunt gemischt. Genau, heterogen wollte ich sagen, weil bunt gemischt klingt besser. Aber so sind auch die meisten Komödien. Ja. Die sind nicht sind immer klar strukturiert, bieten auch sehr viel Abwechslung in sich selbst. Naja, wir zeigen ja wirklich sehr viele verschiedene Komödien. Wir zeigen ja durchaus Komödien, die relativ rigide durchkomponiert. Und dann zeigen wir auch Filme, die so ein bisschen fahriger sind. Ich würde Dogma da auch mit reinbringen eigentlich. Aber da reden wir ja gleich drüber, weil der erste Termin, der lief jetzt ja schon gestern. Mhm. Ja. Und im Gesamten wollten wir halt die verschiedenen Facetten von einer Komödie zeigen. Und weil das Komödiengenre hat ja auch, wenn man es als Genre fassen kann überhaupt, verschiedene Subgenres von Satire, wie zum Beispiel Dogma oder die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug als Parodie, haben wir als Beispiel. Oder auch die Horrorsatire wie Scream. Oder auch die klassischen Buddy-Komödien, wie dann Ein Ticket für 2. Mhm. Mal, was man untereinander drunter zählen könnte, oder? Genau, oder was halt ein bisschen grenzwertiger ist vielleicht, sind dann Trash-Filme, die von sich aus nicht unbedingt als Komödien geplant waren. Die zeigen ja Plan 9 from Outer Space zum Beispiel. Mhm. Oder auch Filme, welche mehr in Richtung Drama gehen vielleicht, wie Italienisch für Anfänger, den würde man vielleicht auch nicht direkt immer als Komödie einstufen. Nicht klassisch eine Komödie, ja. Bei vielen dieser Filme kann man sicherlich auch drüber streiten, ob sie denn dieses Kriterium überhaupt für sich beanspruchen dürfen oder nicht. Was wir ja auch getan haben bei der Programmauswahl. Und generell könnte man vielleicht festhalten, dass Komödie einfach ein Genre ist, das relativ schwer auch zu fassen ist. Auf vielen Sammelbegriff einfach für Sachen, für die man keinen besseren Begriff gefunden hat, stelle ich oft so fest. Also was ist das? Weiß ich nicht. Komödie. Hauptsache ein bisschen leicht und nett. Unterhaltsam. Und deswegen hat es auch meistens diesen schlechten Ruf. Ja, diesen irgendwie weniger Wert. Ja, weniger Wert. Überhaupt nicht zur Hochkultur. Reine, niedere Populärkultur. Ja, und das werden wir jetzt auch dieses Semester ein bisschen... versuchen zu heben. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ein bisschen versuchen zu heben und ein bisschen aufheben auch dieses Bild der Komödie als der minderwertige Film. Ja, das ist ja quasi ein Ergebnis, das wir dann am Ende des Programms auch mal irgendwie überprüfen können, ob das passiert ist oder nicht. Können wir ja mal gucken. Ja, aber die nächsten 3 Monate können wir erstmal gucken. Und zwar diese von uns ausgewählten Komödien. Wollen wir das kurz mal so durchfliegen, was uns erwartet? So ein bisschen durchskizzieren. Also ja. Ein paar Filme haben wir ja schon genannt. Wir können ja einfach mal so ein bisschen durchgehen von Anfang an. Einfach nur, also Dogma war, wie gesagt, gestern. Den kommen wir ja gleich noch genauer zu. Genau, dann haben wir als nächstes den Airplane, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, womit ja diese Abraham Zuckers Geschichte losging damals. Ja, noch also, gute Früchte wie Nackte Kanone auch trug. Das war so die Spitze des Eisbergs, ne? Mittlerweile sind sie ja alle nicht mehr so aktiv, aber... Ja, aber da kommen wir dann ja auch noch zu. Dann ein ganz besonderes Event am 23.10. Nämlich den zum anlässlich des Jubiläums unserer Uni einberaumten Kurzfilmabend mit besonderen Perlen des Slapstick. Mhm. Gibt's auf Super 8 zu sehen bei uns. Mhm. Dann haben wir am 29.10., wie eben schon erwähnt, Italienisch für Anfänger. Und kurz danach folgt dann schon die Horrornacht. Passend zu Halloween zeigen wir Scream und noch einen Überraschungsfilm, welchen wir natürlich vorher noch nicht verraten werden. Aber der lohnt sich auf jeden Fall auch im Kino. Oh ja. Ja, gut. Es folgen dann ein Ticket für zwei und Plan 9 from Outer Space in den Wochen da drauf. Ja, dicht gefolgt von Der Sinn des Lebens, dem Monty Python-Film, Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks. Und Billy Wilder's Some Like It Hot, der ja auch irgendwie die klassische Komödie ist, ne? Also, wenn ich an Komödie denke, ist das immer einer der ersten Titel, die ich so im Kopf habe. Filmgeschichtlich. Mhm. Dann gibt es nochmal einen Howard Hawks-Film, Monkey Business. So ein vielleicht später Ausläufer der Screwball-Komödie hier, aber das können wir dann nochmal näher so durchkauen. Genau, und dann im Dezember, letzter Termin, ist dann Tanz der Vampire, welchen wir dann in der Originalfassung zeigen. Mhm. Ja, praktisch auch so ein bisschen als Weihnachtsfilm. Dann geht's weiter mit Der verrückte Professor, und zwar das Original von Jerry Lewis. Mit Jerry Lewis. Dann ein Kubrick, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Dann haben wir Napoleon Dynamite und enden mit einem ganz besonderen, sagt man, einen ganz besonderen Schnanker, ja, mit Engelein als Stummfilm-Event, als Stummfilmabend. Der werden live, live mit Klavierbegleitung hier sein wird. Können wir uns sehr darauf freuen, denke ich. Oh ja, und ja, das ist jetzt nun mal ganz schnell als Durchlauf. Einmal so durchgehechelt. Also unser Programm findet ihr auch auf der Homepage mittlerweile, auf Facebook, wenn ihr uns da beobachtet. Auf den anderen auch, ne. Nur auf den beiden, also nicht auf Twitter, nee. Und auch nicht auf StudiVZ. Nicht mal auf StudiVZ, ne. Das ist ja schon schäbig von uns. Das ist unsere Öffentlichkeitsarbeit heben, glaube ich. Ja. Naja, jedenfalls wäre das quasi unser Programm. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem ersten Film, den wir gestern gesehen haben. Eine Sache können wir an dieser Stelle einwerfen, nämlich, wo du gerade von öffentlich geredet hast, von Öffentlichkeitsarbeit. Wir suchen ja im Augenblick einen Pressesprecher. Programmkino Lichtblick hier in Paderborn braucht ganz dringend für dieses Semester einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin. Ne? Bei Interesse gerne jederzeit an blickkontakt.pb@live.de. Mhm. Voraussetzung wäre natürlich, dass ihr Studenten seid. Was natürlich auch gewisse Vergünstigungen mit sich bringt. Zum Beispiel könnte man sich die Sache als Praktikum anrechnen lassen. Wir stellen auf jeden Fall ein Zeugnis aus am Ende, in den höchsten Ton gelobt. Wahrscheinlich. Ein bisschen zum Lebenslauf aufpimpen. Ja, also es müsste schon, also das ist nicht nur wahrscheinlich, das ist höchstwahrscheinlich. Und natürlich auch alle Vergünstigungen, die der Verein an sich so bietet. Zum Beispiel unsere werte Gesellschaft. Ja, und neue Facebook-Freunde. Ja. Irre. Ja. Ja, bei Interesse einfach an unsere E-Mail-Adresse wenden, die da lautet blickkontakt.pb@live.de oder halt direkt an den Verein, ne? Unter programmkinolichtblick@googlemail.com. Ja. Aber jetzt nach diesem kurzen Einschub zur Stellenausschreibung. Alex, du wolltest eben schon anfangen mit Dogma. Gab's gestern. Mhm. Vielleicht kleine, die Basics zum Film, die Rahmendaten. Dogma aus den USA 1999 unter der Regie von Kevin Smith. Ich finde es ein bisschen schwierig, jetzt die Handlung so sinnig auf den Punkt zu bringen, ohne dass sie noch blöder klingt, als sie ist. Zwei gefallene Engel wollen in den Himmel zurück. Die beiden Engel sind gespielt von Ben Affleck und Matt Damon. Und wenn sie das schaffen würden auf einem bestimmten Weg, würden sie damit die Unfehlbarkeit Gottes negieren und damit die Existenz auslöschen. Und um die beiden eben daran zu hindern, werden einige Gestalten geschickt, um ihn aufzuhalten. Ein wiedererweckter Apostel, zwei absurde Propheten und eine... Wollen wir das spoilern oder ist das so unglaublich wichtig, dass man das nicht spoilern darf, wer sie ist? Eine Frau. Das ist jetzt völlig ungespoilert. Ja. Auf jeden Fall seltsame Gestalten, welche alle ziemlich merkwürdig sind. Merkwürdig sind, sehr überzeichnet und... Ja. Überzeichnet ist ja sowieso das... Und alle das irgendwie der christlichen Mythologie quasi anhängen. Entlehnt, ja. Genau. Ja, generell Dogma ist halt eine Satire auf... Ja, was eigentlich? Auf Glaube. Auf Glauben. Institutionelle, Religion, würde ich sagen. Ja. Weil Satire des Glaubens ist es eigentlich nicht. Das ist eigentlich überhaupt nicht. Wir sind ein glühender Verfechter des Glaubens. Ja, also es ist halt so eine Kritik an Kirchenpolitik oder so. Wenn Satire an die Form des Glaubens, wie wir sie heute praktizieren. An die Institution Kirche. Genau. Mhm. Genau, und das halt mit ganz viel, ganz einfachem Witz. Also irgendwie, es ist keine bissige Satire. Bissig finde ich ihn schon. Ehrlich? Ja. Ich nicht. Der kann so Fundamentalisten bestimmt ziemlich ärgern, aber ich finde ihn jetzt nicht wahnsinnig, er ist albern. Er ist nicht bissig, er ist albern. Die Dialoge sind aber ziemlich gut, die sind ja nicht albern. Nee, das stimmt. Und gerade weil die Dialoge so geschliffen sind, intelligent in dieser Form, werden die Christen ja nicht einfach doof durch den Kakao gezogen. Ja, stimmt. Sondern sie werden ja wirklich mit den eigenen Waffen teilweise geschlagen. Und gerade das ist ja das Gefährliche, das Bissige. Das ist die Satire dahinter. So ja. Sehe ich den Film überhaupt nicht. Also ich kann das nachvollziehen, was du meinst, aber ich finde, er macht das einfach auf eine so... Der ist so... Der Film ist so glatt irgendwie. Der ist so wenig... Der eckt nicht richtig. Der Film ist halt relativ ausladend. Und ich finde, Kevin Smith ist wirklich am besten mit kauzigen Charakteren und ja Dialogen, die quasi sich selbst einfach stützen. Also Clerks oder Chasing Amy oder so kleine, auf sich selbst konzentrierte Filme mit Leuten, die einfach an einem gewissen Ort mehr oder weniger gefangen sind oder herumhängen. Und ja, dieser Wortwitz, den du schon angesprochen hast, ich finde, das ist das, was im Dogma am besten funktioniert. Aber der wird so oft durchbrochen von Expositionen und von, ja, im Ansatz epischer Handlung. Vielleicht liegt das daran, weil man ihn so oft gesehen hat. Für mich war es jetzt das erste Mal und ich habe sowieso einen schlechten Kevin-Smith-Start gehabt mit Jay und Silent Bob, Schlagen zurück. Den finde ich ja noch super. Ja, aber wenn man sich den Film zum ersten Mal ansieht und man kennt die vorherigen Werke von Kevin Smith nicht, und ich kenne jetzt nur Dogma sonst und Second Mary Make a Porno, und der ist ja was ganz anderes, zählt ja nicht zu den sogenannten New Jersey-Filmen, wo eben dann auch Clerks zu zählen, die beiden Filme, Chasing Amy und Mallrats und eben auch Dogma. Und wenn man die spielen ja alle in dem gleichen Universum, behandeln die gleichen Charaktere und spielen untereinander auf die Witze wieder an. Ja, es sind aber trotzdem sehr unterschiedliche Filme. Es sind unterschiedliche Filme und ja, Jay und Silent Bob ist ja mehr so eine Kritik an den Hollywood-Kommerzfilmen. Aber teilweise für mich dann so authentisch gemacht, dass es für mich wieder nervig war. Weil er eben zu authentisch diesen Kommerzfilm dargestellt hat. Und Dogma in dieser Hinsicht ist für mich einfach von der Thematik einfach viel interessanter. Zu den anderen Filmen kann ich nichts sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Charaktere da auch zur Geltung kommen mehr. Aber die Thematik könnte zu wenig sein. Könnte wirklich nur zu sehr auf die Charaktere dann gefußt sein, die anderen Filme. Ich finde, das ist wirklich genau seine Stärke. Ich meine, er fing ja an als so Generationssprachrohr, könnte man vielleicht sagen. Also das war ja diese Slacker-Generation, die in seinen Filmen da heraufbeschworen wird. Dogma hat natürlich auch Elemente davon. Auf jeden Fall, allein, dass James und Silent Bob auch eine riesige Rolle haben in dieser Hinsicht. Eine riesige Rolle. Im Vergleich zu den anderen Filmen, außer James und Silent Bob Schlagen zurück, da haben sie ja die Hauptrolle dann. Aber in den anderen Filmen sind sie doch kaum zu sehen, oder? Auch weniger. Ja, schon weniger. Ich weiß nicht, also ich sehe einfach so viele verpasste Gelegenheiten. Zum Beispiel ist es natürlich schon richtig gut besetzt, wie die meisten Kevin Smith Filme. Nur muss ich auch sagen, dass das natürlich einerseits irgendwie lustig ist, wenn man George Carlin als Kardinal besetzt. Aber das reicht für mich noch nicht. Und ansonsten hat er ja in diesem Film wirklich so gut wie nichts zu tun, außer mal eben so einen Golfball in so einen Heiligen Gral reinzuholen. Was mir jetzt an dem Film, was mich also an dem Film einfach stützt, dass diese Dialoge, die du angesprochen hast, die sind ja auch unglaublich fundiert und durchdacht in dem, was sie tun. Und dann sind die aber eingesetzt in einer Handlung, die so abstrus ist? Ja, nee, die ist ja nicht abstrus, die ist ja albern. Die ist ja so Leslie Nielsen-Humor irgendwie. So zack und hier und da und wusch und weg und irgendwo im Hintergrund steht noch was völlig anderes und so, was da, wo man denkt, hä? Und das finde ich, das korrespondiert nicht. Also ich fand ihn gut, das wollte ich damit nicht sagen, aber nicht irgendwie, nicht so, dass ich sage, dass ich den jetzt unbedingt 10.000 Mal sehen muss. Dass mir da jetzt irgendwas gegeben hätte. So. Nee, ich fand einfach diese Mischung, dass da eben so total vollgestopft war, sag ich mal, und diese ja schon eine abstruse Handlung hatte, aber das in Verbindung mit den Dialogen, dass die Dialoge dann trotzdem nicht so platt ausfallen, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen an diesem Film. Mhm. Und eben diese Abwechslung, welche dieser Film bot. Also bei mir kam dann überhaupt keine Langeweile auf, wobei ich natürlich dann verstehen kann, wenn man den Film mehrmals gesehen hat, dann kann eine gewisse Langeweile aufkommen. Langweilig war mir auch nicht, das stimmt. Also ich meine, er ist 130 Minuten lang, das ist ja nun wirklich kein kurzer Film. Für eine Komödie vor allem, weil Komödien generell meistens eher so um die 100 Minuten sind oder kürzer sogar. Ja, ja. Ich sehe halt auch irgendwie, ich sehe nicht diese Sophistication, die ihr in den Dialogen jetzt gestern gesehen habt. Also subtil ist also eigentlich wenig an dem Film. Ich habe ja nicht gesagt, er ist subtil, ich habe gesagt, er ist durchdacht. Das ist ein Unterschied. Das ist ja, das eine heißt ja, dass es nicht so offensichtlich ist und das andere heißt einfach nur, dass da einer sich Gedanken zugemacht hat. Und ich denke, dass da Gedanken schon drinstecken. Also ich meine, einige Sachen sind einfach so, so kannst vergessen, finde ich. So zum Beispiel so diese ganze, alles was Chris Rock in diesen Film mit reinbringt, außer ein bisschen Spaß, finde ich, ist völlig, völlig unnötig. Weil es auf dem Film überhaupt nichts Neues gibt. So, also die Rassismusfrage bitte. Ja, eine Rassismus, ja. Aber minimal am Rand. Warum? Warum ist die da drin und warum wird auch der? Weil diese Frage immer im Raum steht. Weil Chris Rocks gesamte Comedy ja auf diesem Prinzip basiert. Für die Handlung auch überhaupt keinen Unterschied jetzt, also was er mit reinbringt. Es ist ja keine, also es wird ja keine Rassismusdebatte irgendwie aufgemacht. Die wird angeschnitten und dann wird sie vergessen. Angeschnitten. Ja, also viele Sachen werden angeschnitten, klar. Ja, aber das ist dann nicht mehr, also es ist also angeschnitten, es ist dran vorbeigefahren irgendwie. Da sind ja keine großen Diskurse drin in diesem Film. Ich würde jetzt einfach nur sagen, der Film nimmt sich selber gar nicht so ernst. Obwohl er durchdacht ist, lässt Kevin Smith immer wieder an Stellen deutlich werden, dass, obwohl das Thema kompliziert ist oder groß oder fundamental, nimmt er sich selbst nicht ernst. Nee. Er nimmt sich nicht mal selbst als Satire richtig ernst. Genau das ist der Punkt. Und allein das... Da sagst du was. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Ebenen von sich nicht ernst nehmen. Es ist das sich nicht ernst nehmen in dem, was man tut, in dem, was man wie man sich darstellt, und etwas nicht ernst nehmen im nicht ernst nehmen. Das ist so doppelt. Ja, doppelbödig. Und, nee, nicht doppelbödig. Auf einem Boden doppelt. Mir fällt da kein Wort für ein. Das Wort gibt es doch nicht. Das ist pleonastisch. Ach so. Ja. Das ist einfach so doppelt. Nee, sehe ich nicht so. Das ist nicht doch, das finde ich definitiv. Das ist doppelt. Das ist ein optischer Witz, den versteht es keiner. Doch, ich finde das aber. Das zeigt auch, dass Komödien sehr von visuellen Witzen leben. Ja. Ja, aber gerade beim Visuellen sind, würde ich ganz gerne noch sagen, dass ich den Film relativ hässlich finde. Hässlich inwiefern? Also fast nur Grünfilter und Grau und so ein bisschen ab und zu mal ins Dunkelgraue dann. Und dann ist eigentlich auch schon Schluss. Das ist aber sicherlich so beabsichtigt, denke ich. Das ist mir irgendwie positiv aufgefallen. Also ich hätte das jetzt nicht genau mit den Farben zuordnen können, aber diese Optik des Films hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht, sind die anderen New Jersey-Filme auch in dieser Optik oder unterscheiden die sich voneinander? Also Chasing Amy ist auch relativ farblos, so wie ich den in Erinnerung habe. Clerks 2 ist ziemlich knallig eigentlich. Ja, der ist ja auch so ein neueren Datum, vielleicht hängt das auch unter anderem damit zusammen. Ja, das mag sein. 2004, glaube ich sogar. Er hat ja auch mit Schwarz-Weiß angefangen, vielleicht war das erstmal eine Ästhetik, die ihm vielleicht nie erlag. Ich wollte es auch gar nicht negativ hervorheben, mir ist das vorher nur noch nie so sehr aufgefallen. Ja, das ist halt, wenn man das auf der großen Leinwand guckt, ne? Dann hat man schon irgendwie nochmal wieder andere Seheindrücke. Das ist halt ein ziemlich graues... Es ist eine triste Grundoptik. Trister Eindruck von New Jersey. Das passt ja eigentlich wieder gar nicht zu einem Komödiengenre im Allgemeinen. Richtig. Weil es wirklich dann Plotmomente gibt, wo man sich halt mehr in so einer TV-Version einer epischen griechischen Tragödie irgendwie... Ja, ich weiß, was du meinst. So. Wobei, das würde ich negativ auffassen. Ich rede jetzt ja nicht mehr über die Ästhetik. Sondern? Über die... den Gesamteindruck. Ach so. Ich bin offensichtlich in den letzten 3 Monaten sind meine sprachlichen Fähigkeiten völlig den Bach runtergegangen. Es muss erstmal wieder sich irgendwie renaturalisieren. Aber es war, finde ich, trotzdem ein sehr guter Auftakt für unser Programm. Vor allem waren auch einige Leute im Kino und es wurde auch gelacht. Und auch an den richtigen Stellen, das muss man auch sagen. Es darf ja diesmal auch gelacht werden. Es darf gelacht werden. Es ist immer interessant, wie Eindrücke da wieder auseinandergehen, weil ich hätte den Eindruck, dass nicht so viel gelacht wurde gestern. Das kommt drauf an, was man erwartet. Also größtenteils fand ich, es kam aus unserer Reihe. Ja, ich habe laut gelacht, aber das ist ja sowieso meine Art. Ja, das aber ist es ist ja eine Komödie, welche nicht nur vom Brüller lebt, also so wie vielleicht nächste Woche Airplane. Ja, der lebt immer wirklich vom puren Gegacker. Sondern das ist für mich ein Witz, welcher nicht unbedingt immer, er ist komisch, er ist amüsant. Zum Schmunzeln mehr. Zum Schmunzeln? Zum Schmunzeln. Naja, also ich finde, zum Schmunzeln ist er zu doll der Holzhammer. Ja. Also ich finde, der will schon laute Lachen. In dem, wie er arbeitet. Ja, finde ich so. Ja, wenn das längere Dialogpassagen sind, allein. Die sind so, es sind auch mal Schmunzler nur drin. Ja, diese langen Dialogpassagen. Ja, der Film ist zu Beginn direkt dieses Gleichnis mit Alice hinter den Spiegeln. Das ist keine. Da produziert ja keine Brüller. Da produziert er auch keine Schmunzler. Da ist ja nichts Schmunzeliges dran. Ja, okay. Nur dass die Nonne dann sagt, ja, weißt du was, ich werde mir jetzt erst beim Mann suchen. Das ist so, das ist der Schmunzler da dran. Aber der ganze Rest von dem... Vielleicht definieren wir auch Schmunzler. Der Dialog ist ja an sich erstmal fast mehr philosophisch als humorisch. Ja, und das, ja, aber ja nicht kritisch im Sinne von. aber auch abstrus, weil man hinter dieser Geschichte von Alice in den Spiegeln sowas nicht gesehen hat. Der führt das ein bisschen vor, auch die Interpretation von Geschichten oder die Auslegung von bestimmten Tatsachen werden eben in eine ganz andere Perspektive dargestellt. Richtig, aber das ist ja kein humoriger Moment. Für mich schon. Du hast einen merkwürdigen Sinn für Humor. Ja. Ja, aber ich lache ja dann auch nicht, aber es ist, ja, eben, es ist für mich schön anzusehen. Es ist. Ja, das ist aber eine andere Art von Genuss. Das ist ja kein Humorgenuss. Da werden ja nicht die 17 Muskeln in deinem Gesicht betont, die zum Lachen zuständig sind, und die über 80, die du in deinem ganzen Körper zum Lachen brauchst. Vielleicht 10 im Gesicht. Vielleicht. Welche 10? Die Nase oder was? Und? Wenn 10 im Gesicht? Was 10. bist du denn für einer jetzt? Ich habe wirklich 10 im Gesicht. Ja, aber über die Formen von Humor können wir auch in der ersten Folge noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich denke auch, dass er zumindest damals auch im Blick hatte, so Szenen zu gestalten, die einem das Lachen im Halse stecken lassen, so wie diese ganze Mubi-Weltgeschichte. Ja, genau. Nur ich finde, dass das heute nicht mehr so richtig zieht. Also zumindest für mich nicht. Nur ist der Film ja nicht aus grauer Vorzeit. Ne? Der Film ist von 1999. Ich finde aber, dass der sich sehr stark an so Independent-Filme aus der damaligen Zeit anlehnt. Ja, natürlich. Und ich meine, das Auffälligste, woran man sieht, dass da wirklich Zeit vergangen ist, ist, wenn man sich den fetten Matt Damon jetzt anguckt. Aber das ganz nebenbei nur. Ja, allein die Tatsache, dass keine Handys benutzt werden, ist für mich sofort immer ein Zeichen. Ja, aber Handys gab es 1999 auch schon. Ja, aber noch nicht so verbreitet. Ja. Und im Film eben nicht abgebildet. Heutzutage ist in jedem Film ein Handy zu sehen. Es sei denn, der spielt in der Vergangenheit. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch einen Film gibt, der ohne Handys auskommt. Selten. Vor allem diese Art jetzt von Film. Du meinst sehr kommunikativ, ja. Aktuelle Komödien ohne Handy? Aber dieser Film lebt ja nicht von aktueller Kommunikation. Die haben ja niemanden, den sie hätten anrufen können. Ich meine, wen sollen die beiden gefallenen Engel anrufen? Es gab ja nicht nur eine klassische Odyssee eigentlich. Ja, eben. Ja. In der Odyssee rufst du nicht immer zu Hause an und sagst, du, ich bin jetzt im Zug, es ist voll schön hier. Ich esse jetzt erstmal was in der Kantine. Ja, nicht die Engel und auch nicht die anderen Gestalten, aber es gab ja auch Menschen in dem Film. Ja, die so einfach rumlaufen, das ist schon wahr. Aber ob die nur ein Handy im Ohr haben oder nicht, tut ja der Film überhaupt keinen Abbruch. Also nein, das wollte ich sagen. Du hast schon recht, man sieht uns auch der Kleidung der Leute an, aber die 90er sind nicht lange her. Also es sind 14 Jahre jetzt. Und ich finde das auf jeden Fall, ich finde 14 Jahre, das ist ja nun nicht, wo man jetzt sagt, das ist ja völlig anderes Universum damals gewesen. Nein, natürlich nicht anderes Universum. Aber, das war ja aber es wird jetzt schon langsam offensichtlich, man kann die 90er-Jahre-Filme identifizieren. Das konnte ich vor 16 Jahren noch nicht. Vor 6 Jahren noch nicht. Ja, okay. Es gibt ja auch immer diese Übergänge. Man kann jetzt auch ganz klar einen 80er-Jahre-Film erkennen, oder einen 70er-Jahre-Film. Und jetzt wird es auch immer deutlicher mit den 90er-Jahren. Ja, es fängt auch schon mit den 2000ern an, dass man die inzwischen... Ja, das finde ich auch schwierig. Vielleicht noch so 2000er. Frühe 2000er, also das... Frühe 2000er, die will ich schon mehr zu den 90ern wieder ordnen. Was? Also so eine Epochengrenzenfestlegung wollen wir jetzt hier gar nicht starten. Nein, wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Ja, wir können aber auch mal... Wie ich da noch ganz kurz drauf aufsetzen darf. Ja. In einigen Filmen aus der Zeit und vor allem in diesem Film jetzt fallen mir halt schon so gewisse Abnutzungsspuren auf, weil Kevin Smith ja auch gewissermaßen so der Mitbegründer dieser popkulturellen, postmodernen Anspielung ist. Und ich finde, das erreicht irgendwie ein Dogma so den absoluten Zenit. Und das stimmt. Das wurde sehr oft auf andere Filme sich bezogen, also wirklich, dass man klar die Titel genannt hat oder Schauspieler also so, und so. Ja, so eine filmische Intertextualität, oder das ist ja generell in der Postmoderne. Ja, klar, das ist generell, aber das Mittel. Ist, aber ja, die Form, wie er es annimmt, das stimmt, das ist extrem. Hier stimmt, hier hat es schon den... Ich finde, noch extremer fand ich es noch bei Seth MacFarlane, also Family Guy und Ted und solchen Filmen. Ja. Da finde ich das aber total unlustig. Heute hat er sich stellenweise schon vollkommen verbraucht. Also es zeigt auch, dass Sachen auch sich überleben, ne? Und dass die Komödie auch da ein kurzlebiges Genre ist. Sehr kurzlebig. Zumindest sein kann. Ja. Ja. In dieser Form auch fast ist. Ja, will ich auch sagen. In dieser Form auf jeden Fall, ja. Deswegen finde ich halt, was bei mir bei Kevin Smith-Filmen meistens positiv hängen bleibt, ist normalerweise, dass er die Charaktere ernst nimmt. Also auch wenn er nichts anderes an seinen Filmen ernst nimmt, meistens nimmt er wenigstens die Charaktere ernst. Also auch nicht in allen Filmen, aber halt in seinen besten, finde ich. Und in Dogma sehe ich das auch nur sehr bedingt gegeben. Ich sehe es eigentlich so gar nicht. Die Bethany vielleicht so ein bisschen, aber sie ist auch viel zu... Die ist viel zu stereotyp, um irgendwie als ernst genommener Charakter zu wirken. Gut, wollen wir damit Dogma abschließen und zum großen Finale dieser Folge übergehen? Also man könnte da bestimmt noch inhaltlich viel mehr drauf eingehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen. Könnten auch Kevin Smith nochmal eingehen. Ja, betreibt doch auch einen bekannten Podcast. Vielleicht können wir ja irgendwie eine Verbindung schaffen. Du meinst, er wird jetzt unser Buddy hier. Ja, wer weiß. Also ich kann dir versichern, wenn Kevin Smith sich diesen Podcast, den wir jetzt so hochladen, übersetzen lässt, dann werden wir unseres Lebens nicht mehr froh. Weil meinst du, er kann Kritik überhaupt nicht vertragen. Was sogar so weit geht, dass er seinen letzten Film überhaupt nicht regulär ins Kino gebracht hat, sondern den einfach nur auf Reisen genommen hat und damit quasi so von Kino zu Kino gependelt ist und den nur seinen Fans gezeigt hat. Was für eine Memme. Aber was waren die Aktionen, als er damals Dogma wirklich, als sehr viele Aufstände waren vor Kinos und so weiter, dass er sich unter die Fans gemischt haben soll? Beziehungsweise er hat's und dann wurde er auch interviewt von einer Person, welche den anscheinend erkannt hat, und da hat er gesagt, dass er nicht Kevin Smith ist. Mit seinen Fans hat er auch gar kein Problem. Ja, es waren nicht seine Fans, welche da... Mit seinen Nicht-Fans. Da haben ja Leute demonstriert gegen seinen Film und er hat mitdemonstriert, so, um seine Art von Humor nochmal zu unterstreichen. Guck mal hier, ich mache auch meinen eigenen Film fertig. Ja, das passt vollkommen in sein Profil rein, finde ich, so eine Aktion. Ich mag ihn schon als Entertainer auch. Man hat ja diese ganzen DVDs gemacht, in Evening with Kevin Smith und so weiter und so fort, wo er so ganz leger so aus dem Nähkästchen plaudert, was so Unterredungen mit Produzenten und so weiter angeht. Sind also wirklich schreinkomische Geschichten dabei. Und er kann auch wirklich großartig erzählen. Und so eine Podcast mag ich auch. Aber kritikfähig ist er leider überhaupt nicht. Also, was da so weit geht, dafür habe ich wahrscheinlich zu wenig gehört. Dass er sich also jetzt auch eigentlich als Filmemacher zur Ruhe setzen will. Also seit längerer Zeit schon und eigentlich nur noch Podcasts macht. Und gut, dann wird er wohl nicht unser Buddy. Nach dieser Ausführung nicht mehr. Es sei denn, er will uns jetzt beweisen, dass er doch kritikfähig ist. Ja. Und schreibt uns jetzt an dkontakt.pb@live.de, dass er das eigentlich überhaupt nicht übel nimmt, was wir hier gesagt haben, und uns voll zustimmt. Möglich. Oder auch nicht. Oder auch nicht und das dann begründet. Was ihr übrigens auch tun könnt, auch wenn ihr nicht Kevin Smith seid. Also ihr könnt euch auch als Kevin James ausgeben, welcher Kevin Smith genannt werden will. Ja, geht auch. Und auch alle, die nicht Kevin heißen, dürfen uns gerne schreiben an blickkontakt.bb@live.de und uns ein bisschen Input geben, damit wir hier nicht nur zu dritt rumhampeln. Auch Voicemails nehmen wir an gleiche E-Mail-Adresse. Wir freuen uns. Unser Gewinnspiel aus der letzten Folge, das gilt übrigens noch. Was haben wir denn? Ich erinnere mich gar nicht, schon so lange her. Wir hatten zwei Gewinnspiele sogar laufen. Sowas. Zwei, stimmt. Erzähl mir mal. Einmal war es mit einem Tier? Genau, das Tier aus Straight Story. Ja. Das da überfahren wird. Ja, was das ist. Genau. Genau, also das gerne immer noch. Das Gewinnspiel läuft noch bis Weihnachten. Und dann verlosen wir DVDs. DVDs. Das ist kein Scherz. Nein, wirklich DVDs hier. Und dann, was war das andere Gewinnspiel? Schickt uns euer Wetter. Wetter? Wetter, genau. Wir verlosen auch DVDs an religiös motivierte Hass-E-Mails. Auch E-Mails mit kreativem Inhalt. Also Inhalt. Also wenn ihr uns jetzt irgendwas Kreatives schickt, es darf ein selbstgemaltes Bild sein oder... Mit Paint, genau. Auch eingescannt, so mit Wachsmalstiften und dann eingescannt und dann den Scanner richtig versaut. Das geht auch. Ja. Irgendwas. Unser Thema dazu ist lachende Körper. Ja? Macht uns was Kreatives zu den Schlagwörtern lachende Körper. Vielleicht kommt das sogar auf ein Kinoplakat von uns. Ja, vielleicht. Das läuft bis Weihnachten. Okay, jetzt nochmal ohne Quatsch. Okay. Ohne Quatsch und ganz ernst. Liebe Zuhörer, wenn ihr von uns gerne etwas gewinnen wollt, wir verlosen unter allen Einsendungen, die wir bekommen, die etwas Kreatives beinhalten, irgendwas, sei es ein Bild, sei es ein Filmchen, sei es ein Audiofile, sei es ein Gedicht, sei es eine Kurzgeschichte, sei es eine Langgeschichte, sei es irgendwas zu dem Thema lachende Körper. Ja. Und was gibt's da? Da gibt es dann einen Film auf DVD zu gewinnen. Wir verlosen unter allen Einsendungen drei Filme. Das ist nochmal ein Wort, oder? Einsames Schloss ist der 20.12. und nach Weihnachten erfahrt ihr dann, wer gewonnen hat. Und das Ganze geht natürlich wie immer an blickkontakt.pb@live.de. Genau. Ja, ich denke, damit sind wir am Ende. Wir müssen noch darauf hinweisen, was die nächsten Wochen passiert. Es wird nämlich tatsächlich leider so sein, dass aufgrund von schwierigen Terminlichkeiten nächste und übernächste Woche schon wieder ein schweres Loch in unserem Lebenslauf als Podcast stattfinden wird. Wir können erst am, was ist denn das, 6.11. oder so wieder für euch da sein. Mhm. In den folgenden Wochen könnt ihr aber hier, falls ihr in Paderborn seid, wieder zu uns ins Kino kommen und mit uns mehrere schöne Dinge erleben. Wir haben es vorhin schon mal gesagt und wir sagen es nochmal. Airplane. Genau, der läuft am Montag, am kommenden Montag. Und am Dienstag, nur einen Tag später, ist dann der 40 Jahre Uli Paderborn Kurzfilmabend mit Perlen der Slapstick-Komik. Unter anderem Charlie Chaplin in der Uni. Ja, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Lauren Hardy. Ja, genau, das ist hier bei uns in der Uni, im Kinoraum. Genau, im E-Gebäude, fahrt euch einfach durch. Ja, ist ja ausgeschildert. Ist ausgeschildert, genau. Also ihr müsst kein Student sein, um beizuwohnen. Also ist hier eine offene Tür praktisch die ganze Woche, ne? Die ganze Woche ist Tag, ja. Die ganze Woche ist Woche der offenen Tür. Die ganze Woche ist Tag der offenen Tür, ja genau. Sehr gut. Ja, und es gibt eben ausgewählte Kostbarkeiten auf Super 8, also auf Film, in unserem Filmraum. Dann haben wir in der darauf folgenden Woche, also am 30., am 29.10., Italienisch für Anfänger. Im Cineplex dann wieder. Genau. Wie schön, dass wir die Daten sogar vergeigen, wenn wir das Programmheft vor uns liegen haben. Klasse, ne? Und am Halloween, am Reformationstag für diejenigen, die damit mehr zu tun haben, also am 31.10., das ist der Mittwoch, haben wir unser großes Halloween-Event, unsere Horrornacht mit Scream und im Anschluss gekoppelt einem Überraschungs-Halloween-Film. Blutigen Film. Ja, er wird Schrecken unter euch sehen. Ja, genau. Ein Film über das wahre Grauen. So, das und in der dann folgenden Woche hören wir uns wieder. Das klingt, als würden wir telefonieren. Hört ihr uns wieder. Auf Wiederhören. Und wir freuen uns auf euch. Bleiben Sie uns gewogen. Genau, alles klar. Dann bis dahin. Erstmal einen schönen restlichen Oktober. Und wir tauchen auch wirklich am 6.11. wieder auf. Oder am 7. Oder am 7. Ja, genau. Am 6. nehmen wir auf, also am 7. Oder 8. Pfadfinder, Ehrenwort. Lord. Ich war weder Indianer noch Pfadfinder, aber. Und sonst lässt sich ja eigentlich nur sagen, lasst schon mal eure Kreativität sprudeln. Lachmuskeln warm laufen, wollte ich sagen. Achso, beides. Sprudeln lassen könnt ihr auch was. Und wir sehen uns. Nein, wir hören uns. Bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss.